Adam Byrne, der Direktor des Londoner Zoologischen Instituts für Verhaltensforschung, will durch ein aufsehenerregendes Experiment die Evolutionstheorie erneuern. Sein Forschungsobjekt ist der Menschenaffe Erasmus, der von illegalen Tierhändlern ins Land gebracht wurde. Als Madeleine, der schönen jungen Frau des ehrgeizigen Wissenschaftlers, in einem hellen Augenblick ihrer heimlichen Alkoholabhängigkeit bewusst wird, dass der Affe bei den wissenschaftlichen Experimenten langsam zu Tode kommen wird, beschließt sie, ihm zur Flucht zu verhelfen. Im entscheidenden Augenblick jedoch ist es der Affe, der handelt. »Wir gehen«, sagt Erasmus, schlingt seinen Arm um Madeleine und nimmt sie kurzerhand mit auf seinem gefährlichen Weg über die Dächer der Großstadt und durch die Kronen der Parkbäume. Die Frau und der Affe, nach dem gleichnamigen Roman von Peter Hoeg, aus dem Dänischen von Monika Wesemann. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen, Valerie Stiegele. Zweiter Teil, Die Befreiung. Musik Peter Zwetkow, Regie Hermann Naber. Nur wenige Minuten, nachdem die Frau und der Affe verschwunden waren, aktivierte sich der monströse Überwachungsapparat, den die Stadt London, diese größte Ansammlung zivilisatorischer Intelligenz auf der Erde, zu ihrem Schutz aufzubieten hat. Als Erasmus von der Mauer gesprungen war, machte Andrea Burden auf dem Absatz kehrt und ging zum nächsten Telefon. Ja, in Richtung Hyde Park. Es kann nicht schwer sein, sie aufzuspüren, wenn man den Park absperrt. Wollen Sie den Affen lebend? Kein Grund, irgendein Risiko einzugehen. Nach Ansicht der Experten ist der lebensgefährlich. Madeleine und der Affe beobachteten von einer dichten Baumkrone im nördlichen Teil des Hyde Parks aus, wie man sie von der Umwelt abschnitt. Ganze Hundertschaften von Polizisten waren mit Hundestreifen, Funkgeräten, Zielfernrohrgewehren, Hubschraubern im Einsatz. Selbst das Korps zur Terroristenbekämpfung stand bereit. Madeleine wusste nichts von Andrea Burns Anruf. Vorbei an den Wachhabenden, direkt zu einem der Verantwortlichen. Aber sie vermutete, dass sich die Welt um sie herum, zumindest was den Affen anging, nicht auf eine Gefangennahme vorbereitete, sondern auf eine Hinrichtung. Jetzt haben Sie wenigstens einen eindeutigen Feind, gegen den Sie mobil machen können. Du bist für sie ein Geschenk des Himmels. Genauso wie der Falklandkrieg. Madeleine fühlte sich plötzlich zu Hause. Sie erkannte die grüne Welt um sich herum. Es waren die Höhlen ihrer Kindheit in den Bäumen ihrer Kindheit. Und es war ein Traum, der erst jetzt in Erfüllung ging. Sie und der Affe waren die Räuber. Und auf der Erde unter ihnen waren nicht nur ein paar Gendarmen, sondern der Inbegriff aller Jugendbanden aus fremden Straßen, gegen die Madeleine nie gekämpft hatte. Als die Dunkelheit hereingebrochen war, erhob sich der Affe, schlang den Arm um Madeleine, öffnete den Blätterschirm an einer schattigen Stelle und sprang fast waagrecht hinaus in einen schwarzen, leeren Raum. 8 Meter weiter landete er mit dem schallgedämpften Aufschlag einer Eule auf einem Ast und danach lief er los. Er lief parallel zur Straße, doch hoch über ihr, entlang an Kabeln, Gerüsthaken, Gesimsen und Mauervorsprüngen, als gäbe es da oben in der Höhe des 3. Stockwerks quer durch die Stadt einen für Menschen unsichtbaren Fußweg. Madeleine konnte die Autos unter ihnen sehen, die Polizisten und Scharfschützen, die Menschen auf den Gehsteigen und in ihren Wohnungen. Ihre Reise war nicht nur eine Fortbewegung im Raum, es war auch eine Reise durch das zivilisierte Bewusstsein der Großstadt. Niemand beachtete sie. Niemand nahm sie wahr. Niemand sah, roch oder hörte sie, einfach weil man sie nicht dort suchte und erwartete, wo sie sich fortbewegten. In der gewaltigen Flut von Informationen und Zerstreuung, die tagtäglich über sie hereinbrach, hatten die Einwohner von London jede Möglichkeit, etwas Unbekanntes, Wundersames wahrzunehmen, definitiv ausgeschaltet. Wir wollen eine Pause machen, Erasmus. Setz mich ab. Sie befanden sich auf einem Flachdach hoch über der Stadt. Erasmus verschwand und kehrte kurz darauf mit einem Karton voller Bananen und Apfelsinen zurück. Danke. Jetzt schau mich an. Du kennst meinen Namen noch nicht. Ich bin Madeleine. Madeleine. Ja. Und du bist Erasmus. Erasmus. Genau. Ich weiß nicht, wann ihr... Also, Tiere, ich meine, wann Affen erwachsen werden. Aber ich habe oft darüber nachgedacht, wann Menschen erwachsen werden. Jetzt weiß ich es. In der Zeit ihrer Bekanntschaft hatte Madeleine den Affen genau 4 Wörter sagen hören. Doch sie zweifelte keinen Moment daran, dass er alles verstand, was sie sagte. Ich habe selbst oft gemeint, jetzt sei ich kein Kind mehr. Als Adam und ich geheiratet haben zum Beispiel. Oder beim Abitur. Aber jetzt sehe ich, dass das falsch war. Falsch? Erwachsen wird man erst, wenn man frei ist. Frei? Da ist doch noch etwas anderes passiert. Ich glaube, ich weiß jetzt, wer ich bin. Ich bin eine Art Prinzessin. Prinzessin Madeleine. Das hat nichts mit königlicher Abstammung oder so zu tun. Es hat damit zu tun, dass man zu etwas Großem ausersehen ist. Seit 5 Tagen und Nächten hatte Madeleine nichts mehr getrunken. Und doch war sie in dieser Nacht betrunkener als je zuvor. Und zum ersten Mal in ihrem Leben von einem wilden Selbstvertrauen erfüllt. Sie lehnte den Nacken an die Schulter des Affen und blickte zu den Sternen hoch. Ich glaube, ich werde nie wieder unglücklich sein. Die Wirklichkeit meldete sich ohne Vorwarnung. Lange Zeit waren sie schweigend durch die Luft geglitten, wie nächtliche Zugvögel. Doch jetzt merkte Madeleine, dass sie nicht mehr so hoch oben waren. Was tust du, Erasmus? Warum tust du das? Der Affe hatte Madeleine auf dem Balkon ihres Hauses direkt vor ihrem Zimmer abgesetzt und stand jetzt aufgerichtet und bereit, sich jeden Augenblick wieder aufs Dach zu schwingen. Da verwandelte sie sich innerhalb einer Sekunde in einen Dämon. Der Affe wusste es nicht, aber vor ihm stand jetzt die reine, lächelnde, weibliche Rücksichtslosigkeit. Warte. Warte noch einen Moment. Das wenigstens musst du für mich tun. Sei so lieb. Lieb. Lieb. Madeleine ging ins Haus, direkt ins Zimmer von Adam. Er lag im Bett, neben sich das Telefon, damit er ohne Verzögerung den Anruf mit der Nachricht entgegennehmen konnte, dass der Affe getötet und seine Frau in Gewahrsam genommen worden sei. Madeleine, wie kommst du hierher? 12 Stunden vorher hatte Adam bei sich in aller Stille von Madeleine Abschied genommen. Er hatte sie aus seinem Bewusstsein herausoperiert und sich mit dem Gefühl, dass er sich von diesem Eingriff rasch erholen würde, schlafen gelegt. Jetzt, als sie so plötzlich vor ihm stand, streckte sich sein ganzes Wesen zu ihr aus, zu ihr, die er in diesem Moment zugleich hasste, um sie festzuhalten. Der Affe sitzt draußen auf dem Balkon. Du musst etwas tun, Adam. Nimm dein Gewehr mit. Der Affe hatte sich nicht von der Stelle gerührt. Als sie aus der Dunkelheit heraustraten, schaute er kurz auf Adam und das Gewehr. Danach ließ sein Blick Madeleine nicht mehr los. Warum? Adam starrte auf den Mund des Affen, auf die Stelle, von der das Wort gekommen war. Das ist ein Betrugsmanöver. Ein einziges großes Betrugsmanöver. Ich will nicht hier zurückgelassen werden. Der Affe durchsuchte verzweifelt und vergeblich den Wortschatz, den er bisher aufgeschnappt hatte. Dann gab er es auf und machte eine das Haus und Adam umfassende Bewegung zu Madeleine. Er hat mich im Stich gelassen. Es war ein Irrtum, Madeleine. Schieß ihn ins Bein. Adam senkte das Gewehr und zielte. Nein, warte noch einen Augenblick. In dem Gesicht des Affen hatte sie etwas Neues gesehen. Etwas für ein Tier völlig Undenkbares. Keine Furcht, sondern Trauer. Mir ist etwas eingefallen. Geh aus dem Weg. Du weißt, wozu ich auserwählt bin, Erasmus? Der Affe sah sie aufmerksam an. Beide hatten sie alles um sich herum vergessen. Mit dir gehen, das sollte ich. Dein Verhalten beobachten. Mörderische Eifersucht hatte Adam gepackt. Er zielte nicht auf den Schenkel des Affen, er zielte auf seinen Kopf. Aber es war zu spät. Der Schuss verfehlte sein Ziel, denn eine Sekunde vorher hatte der Affe seinen Arm um Madeleine geschlungen, sie hochgehoben und war mit ihr in die Nacht gesprungen. Sie waren 7 Tage und Nächte unterwegs, bis sie den Ort erreicht hatten, den Madeleine als Zufluchtsort für sie ausgewählt hatte. St. Francis Forest, das Wildreservat des Londoner Zoos. Europas größtes zoologisches Zucht- und Versuchszentrum. Im 16. Jahrhundert war es vom 1. Earl of Bedford gegründet und nach dem Schutzpatron der Tiere, dem heiligen Franziskus, benannt worden. Der fromme, aber naive Earl hatte davon geträumt, einen Garten Eden zu schaffen und hatte mehrere wilde Tiere importiert, die gerade als er sie für gezähmt hielt und zu Vegetariern erklären wollte, sein Vertrauen enttäuschten und ihn auffraßen. Heute gehörte der Garten zum Zoologischen Institut für Verhaltensforschung und Adam Burden hatte es durchgesetzt, dass er für die Öffentlichkeit geschlossen blieb. In der Erkenntnis, dass wilde Tiere umso besser gedeihen und sich fortpflanzen, je mehr man sie sich selbst überlässt. Gefällt es dir hier, Erasmus? Ja, gefällt mir. Der graue Fels da, der wandern kann, klettert auch Bäume? Nein. Frisst Menschen? Nein. Das ist ein Elefant. Ich glaube, Elefanten sind Pflanzenfresser. Während ihrer Reise hatte Madeleine Erasmus Englisch und Dänisch beigebracht. Der Affe lernte schnell, spielerisch und mühelos. Jeden Abend saßen sie nebeneinander auf den beiden Luftmatratzen, die Erasmus samt dazugehöriger Bettwäsche aus einem Kaufhaus gestohlen hatte, und hielten ein pädagogisches Dämmerstündchen ab. Heute nehmen wir den menschlichen Körper durch. Erasmus, was ist das hier? Kribbelt. Dein Fuß ist das. Die Fußsohle. Fußsohle. Mhm. Und das? Das ist dein Unterschenkel. Unterschenkel. Und das ist dein Brustkorb. Und das? Sie führte ihre flache Hand von seiner Brust nach unten. Der Körper des Tieres war unbeweglich. Doch gleich unterhalb des Nabels kam ihr sein erregtes Geschlecht entgegen. Es war weiß und hatte die Glätte von Eis. Madeleine spürte, wie das Verlangen von ihr Besitz ergriff. Sie sahen einander in die Augen, wie sich sonst keine Lebewesen ansehen. Und in einer plötzlichen Hellsichtigkeit erkannte Madeleine, dass sie und der Affe zu diesem Ort geführt worden waren. Und zu diesem Augenblick der Wahrheit. Komm. Bitte, bitte, komm. Madeleine lebte von der Liebe, das hatte sie immer getan. Oder genauer gesagt, sie lebte aus der Gewissheit, dass die Männer, die sie liebten, verschmachten und vergehen würden, wenn Madeleine sie verließ. Am Morgen nach ihrer ersten Liebesnacht mit Erasmus erwartete sie, in seinem Gesicht die Dankbarkeit zu lesen, auf die sie Anspruch hatte. Doch da zeigte sich nichts. Der gestrige Tag war weg. Die Nacht war weg. Und sie hatten nicht die geringste Spur hinterlassen. Da stellte sich ihr die Frage, so deutlich, als werde sie von einem Nachrichtensprecher verlesen, wer hat in den Liebesbeziehungen deines Lebens bestimmt? Und noch während Madeleine die Frage hörte, wusste sie, dass es diesmal anders war. Wer auch immer bestimmte, es war weder er noch sie. Mit Erasmus und Madeleine geschah, was allen geschieht, die willentlich oder durch einen scheinbaren Zufall ins Paradies gelangen. Die Liebe überwältigte sie und machte mit ihnen, was sie wollte. Doch auch jetzt gab Erasmus Madeleine nie das geringste Versprechen. Es kam ihm einfach nicht in den Sinn. Und sie selbst wollte es auch nicht. Zum ersten Mal in ihrem Leben ging sie auf einem Seil, ohne nach unten zu sehen. Zum ersten Mal verlor sie das Interesse an der Zukunft. Sie bewegten sich auf eine Variante der Ewigkeit zu. Ihr Leben im Garten bestand aus drei Tätigkeiten: Nahrungssuche, Schlafen und der Beschäftigung mit ihrer Liebe. Sag mir, woher du kommst, Erasmus. Wie sagt man, wenn rundherum Wasser ist? Insel. Eine Insel. Insel. Erasmus kommt von einer Insel. Wie groß ist die Insel? Von den Wipfeln der großen Bäume aus sieht man das Wasser zur einen und zur anderen Seite und hinten, aber nicht vorn. Lebender Menschen? Wie ich? Viele. Aber keiner so wie du. Das war Erasmus' allererstes Kompliment und Madeleine schloss die Augen und genoss seine Süßigkeit. Als sie die Augen wieder öffnete, saß der Affe versunken in ihren Anblick da, mit einem Gesicht, das zutiefst glücklich war. Schön. Madeleine, schön. Und einen Moment später formulierte er staunend und resigniert und eher für sich, wobei er die Hand auf die Brust legte, die gesetzmäßige Erfahrung, dass es kein Licht ohne Dunkel gibt. Weh. Im Herzen. Weh. So schön. Nach 7 Wochen in einem dahintreibenden, paradiesischen Jetzt wurden sie mit der Frage konfrontiert, die sich jeder Mensch stellt, der plötzlich das Glück findet. Die Frage kam mitten in einer Unterrichtsstunde und sie lautete: Wie lange wird es dauern? Wenn ich könnte, würde ich fliegen. Wenn wir könnten, würden wir für immer hier bleiben. Wenn wir wollten, könnten wir dann nicht? Nein. Da sind ja noch alle die anderen. Madeleine meinte zu spüren, wie der Boden unter ihr nachgab. Nichts hatte bisher darauf hingedeutet, dass die Idylle nicht verlässlich sein sollte, dass das Glück nicht dauern würde. Ja, die anderen. Die hätten wir fast vergessen. Wie nennt ihr euch eigentlich? Denn ihr sagt ja wohl nicht Affen. Menschen. Wir nennen uns Menschen. Und uns? Wie nennt ihr uns? Tiere. Tiere nennen wir euch. Vermisst du sie, deine Menschen? Der Affe antwortete nicht direkt. Prinzessinnen, was waren die gleich nochmal? Was hast du gesagt, dass sie waren? Auserwählt. Weil es da etwas gibt, was man tun muss. Ja. Da gibt es etwas, was ich tun muss. Deshalb bin ich gekommen. Um sie herum summte der Garten warm und dösig. Alles war wie zuvor. Aber nichts mehr würde so sein wie zuvor. Die Tiere hier im Garten verstehen uns nicht. Deshalb haben sie Angst vor uns und laufen weg. Wenn man versteht, was kommt, braucht man nicht wegzulaufen. Dann kann man stehen bleiben. Ganz in der Nähe kann man stehen bleiben. Und doch unsichtbar sein, weil man weiß, wo man stehen muss. Na, so leben wir, wir Menschen. Zwischen ihnen war knapp 1 Meter Raum. Jetzt bevölkerte er sich in Madeleines Fantasie mit Lebewesen, mit Affen wie Erasmus, Hunderten, Tausenden, deren Existenz bedroht war, denen Erasmus mit seinem Einblick etwas schuldig war. Sieht man euch nie? Vielleicht spürt man uns. Vielleicht spürt ihr uns. Als etwas, das fehlt, oder als etwas, was nicht hätte da sein sollen. Aber ihr seht uns nicht. Und wenn ihr uns seht, dann seht ihr uns trotzdem nicht. War es ein gutes Leben dort, wo du herkommst? Ja. Warst du glücklich auf deiner Insel? Ja. Sind die anderen auch glücklich? Ja. Aber du bist hier. Man hat dich gefangen. Oder war das nur ein Irrtum? Erasmus hat sich fangen lassen. Er muss etwas tun. Ach, du hast mich also nur benutzt bei dem Ganzen, was? Wenn wir zum Fluss gehen, um zu trinken, dann kommt manchmal, nein, dann kommt recht oft die Sonne. Obwohl wir gar nicht deswegen gekommen sind. Wenn man das Kleine sucht, findet man zuweilen das Große. Und auch wenn man zufrieden ist, ganz und gar zufrieden, auch wenn es einem so gut geht wie uns jetzt, waren da, sind da immer die anderen. Sie sahen sich an und wussten, dass das die Antwort war auf die Frage nach der Dauer des Glücks. Die Antwort auf alle Fragen. Dass nämlich die Liebe die Welt in Bewegung setzt. Dass man gerade, wenn man glücklich ist, in keiner Weise nur an sich selbst genug haben kann. Ich verstehe. Wir müssen zurück. Die Stadt London war längst wieder zu ihrem Leben zurückgekehrt, als sei nichts geschehen. Und sie schien die Frau und den Affen vergessen zu haben. Aber da gab es ein paar Menschen, für die hatte sich in den letzten 7 Wochen alles nur um Erasmus und Madeleine gedreht. Für Adam Burden zum Beispiel, der inzwischen ohne Gegenstimme zum Direktor des neuen Zoos gewählt worden war und dem wegen der schrecklichen Sache mit seiner Frau die warme Sympathie der Öffentlichkeit und der Medien zuteil wurde. Ende Juli, in einer Woche, sollte er offiziell in sein Amt eingeführt werden. Du bist sicher, dass dieser Fahrer von Belly dicht hält? Johnny benutzt die 2000 Pfund, die er von uns bekommen hat, um sich um den Verstand zu saufen. Ich brauche Belly unbedingt als Zeugen. Aber ich muss ihn unbelastet vorführen können. Er ist der Einzige, der Auskunft geben kann, wie der Affe eingefangen wurde. Es wäre verheerend, wenn jemand auf die Idee käme, dass er ein illegaler Tierhändler ist. Mach dir keine Sorgen. Wir haben Belly aus dem Gefängnis geholt. Er wird sein Boot zurückkriegen und bekommt für seine Aussage Straffreiheit zugesichert. Alles läuft bestens, Adam. Konzentriere du dich auf deine Antrittsrede. Ich glaube, das wird die wichtigste Rede meines Lebens. Auch für mich. Sie wird dem neuen Zoo seine erste offizielle Anerkennung verschaffen. Schließlich konnte die neue Affenspezies nur dank des neuen Zoos und seiner wissenschaftlichen Ressourcen entdeckt und beschrieben werden. Madeleine und Erasmus saßen auf einer Anhöhe bei Edgware, nordwestlich von London, auf einem Ast. Der Affe war nackt und Madeleine trug nur einen Fetzen um die Hüfte und einen um den Oberkörper. Auch sie sah inzwischen aus wie ein Affe. Ihre Haare waren von der Sonne gebleicht und kurz geschoren. Zerbrechlich sahen sie aus, wie sie da saßen, Madeleine und Erasmus, beide so hilflos. Johnny, du weißt, der mit dem Lieferwagen. Wir müssen Johnny finden. Jene Nacht vor 2 Monaten, in der Johnny Erasmus und Madeleine nach ihrer Flucht aus Adam Burdens Haus in seinem Lieferwagen beherbergt hatte, war die wunderbarste seines Lebens gewesen. Aus dem Morast, der sein Leben viele Jahre lang gewesen war, hatte er plötzlich ein helles Licht gezogen. Johnny, wir wollten dich fragen, ob wir eine Weile hier im Wagen bei dir wohnen können. Ich wäre der glücklichste Mensch auf der Erde. Wirklich, der allerglücklichste Mensch. Außerdem haben wir überlegt, ob du nicht für uns fahren könntest. Dann hörst du auch auf zu trinken. Jetzt brauche ich das nicht mehr. Ihr seid ja wieder da. Dann müssen wir noch Kleider für uns besorgen, damit wir uns unauffällig in der Stadt bewegen können. Geld ist kein Problem, ich habe genug. Aber ist euch klar, dass ihr hier in London in Gefahr seid? Sollten wir nicht besser versuchen, euch aus dem Land rauszukriegen? Nein, Johnny, das geht nicht. Da sind noch die anderen. Welche anderen? Affen wie Erasmus. Die müssen wir schützen. Wenn die Welt erfährt, dass es sie gibt, wird man sie jagen. Journalisten und Fotografen werden versuchen, sie ausfindig zu machen. Und die internationale zoologische Kriminalität, Wissenschaftler wie Adam. Deshalb müssen wir mit Dr. Bowen reden. Aber wenn er mich sieht, ruft er sofort die Polizei. Die Frage ist, wie können wir ihn aus seiner Klinik rauskriegen, ohne dass er alle alarmiert? Wir müssen telefonieren. Ja, ruf du ihn an, Erasmus. Deine Stimme kennt er noch nicht. Als eine Frauenstimme Holland Park Tierklinik sagte und Erasmus den Hörer vom Ohr nahm und dahinter guckte, um zu sehen, wo die Stimme herkam, fiel Madeleine ein, dass dies für den Affen das erste Telefonat seines Lebens war. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn ich mit Dr. Alexander Bowen sprechen könnte. Und wenn Sie bitte so freundlich wären, Dr. Bowen zu sagen, dass es sich um einen großen Affen handelt, der verschwunden ist. Moment bitte. Du bist viel zu höflich, Erasmus. Ja, Bowen? Erinnern Sie sich an den Herrn, aus dessen Garten in Dulwich Sie den großen Affen geholt haben, Dr. Bowen? Natürlich. Und? Er ist zurückgekommen. Wie ist sein Allgemeinzustand? Erasmus sah an sich hinunter. Gut. Was meinen Sie, was sollen wir machen? Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich komme sofort. Wie erwartet, kam Bowen alleine. Er wollte die Sensation des wieder aufgetauchten Affen mit niemandem teilen. Sie schnappten in sich vor dem Haus in Dulwich. Loslassen! Das ist ein Überfall! Eine Entführung! Seien Sie so freundlich, Madeleine, Ihren Medizinkoffer auszuhändigen, Dr. Bowen. Der Arzt starrte Erasmus fassungslos an. Es ist also wahr. Er spricht. Der Affe spricht. Wieso sollte er nicht? Wieso sollte er nicht? Ein Affe! Ich prophezei Ihnen, Sie werden steinreich durch ihn werden. Hoffentlich haben Sie einen guten Impresario und einen guten Steuerberater. Seine erste Steuererklärung, das wird völlig grotesk. Es gibt keine Gesetze für das Einkommen von Affen. Beruhigen Sie sich, Dr. Bone. Sonst werde ich Ihnen die Ampulle spritzen, die Sie für Erasmus mitgebracht haben. Pentobarbital. Adam sagt, es geht direkt ins zentrale Nervensystem. Man stirbt innerhalb von 2 Sekunden. Ich könnte um Hilfe rufen. Johnny! Ich werde ihm einen Knebel verpassen. Okay, ich werde nicht um Hilfe rufen. Ich bin bereit. Wie viel ist es Ihnen wert, wenn ich Ihnen die Untersuchungsergebnisse des Labors mitteile? Hören Sie auf, mit uns herumzufalschen. Es sollte Ihnen klar sein, Dr. Bowen, dass das Beste, was wir für Sie tun können, ist, Sie weiterleben zu lassen. Gut, ich sage alles. Als ich ihn, verzeihen Sie, das erste Mal gesehen habe, dachte ich, es handle sich um eine neue Schimpansenart aus einem gemäßigten Klima. Das haben alle geglaubt, auch Burden und seine Schwester. Aber die DNA-Sequenzanalyse, die wir mit den Zellproben gemacht haben, hat ein ganz anderes Bild ergeben. Ein sensationell anderes Bild. Es war nicht so, wie wir geglaubt hatten. Sie waren nicht etwa nahe am Schimpansen, sondern er war dicht, erschreckend dicht, an uns dran. Nicht von uns zu unterscheiden. Sie sind jedenfalls im genetischen Sinne kaum ein Affe. Eher ein Mensch. Also übermorgen wird Adam zum Direktor des neuen Zoos ernannt. Bei dieser Gelegenheit wird er eine Rede halten und alles erzählen, was er über Erasmus weiß. Ich war mit Adam verheiratet. Ich weiß, wenn man wie er zu schnell zu viel erfahren will, macht man kaputt, worüber man etwas wissen will. Deshalb habe ich mir überlegt, wie wir ihn vielleicht dazu bringen könnten, doch lieber nichts zu sagen. Ich habe mir gedacht, wir könnten ihn anrufen. Jeder könnte einzeln etwas zu ihm sagen, nur ganz kurz, ihn warnen. Damit er begreift, dass wir unser Wissen kombiniert haben. Und dass er, wenn er so weitermacht, Schiffbruch erleiden wird, dass sein Leben untergeht. Ich rufe ihn jetzt an. Sekretariat von Direktor Burden. Hier spricht Priscilla. Oh, Mr. Burden ist nicht da. Er ist nicht in der Stadt. Niemand weiß, wo er ist. Er ist mit seiner Schwester weggefahren. Sie bereiten sich auf übermorgen vor. Ich muss ihn sprechen, es ist dringend. Ich weiß nicht, was ich tun könnte. Wie wäre es mit übermorgen, vor der Feier? Ihr fährt direkt dorthin und man kommt nur auf persönliche Einladung in den Festsaal. Es wird streng kontrolliert. Aber ich könnte hinterher etwas arrangieren. Hinterher ist es zu spät. Die anderen sahen sie an. Madeleine konnte ihre Unsicherheit spüren. Der Affe legte ihr die Hand auf den Schenkel, eine trockene, warme und ganz ruhige Hand. Seine Ruhe umhüllte sie wie ein langsam einsetzender, sanfter, günstiger Wind. Wenn wir Adam nicht vor seiner Rede sprechen können, müssen wir wenigstens im Zuschauerraum sitzen. Johnny, Mr. Bailey und ich. Ich glaube, dass sich Adam nie wirklich für Tiere interessiert hat. Sie waren für ihn immer nur ein Mittel zur Macht. Wenn er mich und Johnny und Mr. Bailey unter den Zuschauern sieht, wird er begreifen, dass es für ihn in dieser Situation nur noch darauf ankommt, sich über Wasser zu halten. Der Affe begleitete Alexander Bowen zu seinem Wagen zurück. Man wird mich schon vermissen. Man wird nach mir suchen. Dr. Bowen, niemand wird Sie vermissen. Sie haben keine Freunde. Das ist wahr. Nicht einen einzigen. Ist das nicht schrecklich? Sie können vielleicht noch einen bekommen. Dazu ist es zu spät. Vielleicht nicht. Gibt es ein Buch, in dem man sehen kann, wo Leute wohnen? Ja, im Telefonbuch. Es liegt eins im Wagen. Würden Sie sich die Mühe machen, für mich nach einigen Personen zu suchen? Langsam und gewissenhaft sprach Erasmus Dr. Bone den ersten Namen vor. Erst als 11 Adressen und Telefonnummern auf dem Papier standen, nahm er es, faltete es und steckte es sorgfältig in die Tasche. Merken Sie sich bitte die letzte Adresse. Wenn Sie mich dort vor Sonnenaufgang, nachdem wir noch 2-mal geschlafen haben, mit einem Krankenwagen abholen, dann haben Sie den ersten Schritt zu meiner Freundschaft getan. Das wäre ungesetzlich. Sie werden doch gesucht. In den Augen des Affen blitzte der unverschämte Schalk eines Gassenjungen auf. Bei euch hier ist ja nichts ganz umsonst. Ich sehe schon. Allmählich werden sie bei uns wirklich heimisch. Als Madeleine in dieser Nacht aufwachte, war der Platz neben ihr, auf dem Erasmus gelegen hatte, leer. Und Madeleine erlebte einen kurzen, heftigen Rückfall in die alte, quälende Unsicherheit, die sie in den letzten Wochen vergessen hatte. Erasmus? Schläfst du nicht? Oder bist du wieder? Nimm mich in den Arm. Und halt mich ganz fest. Sie fragte nicht, wo er gewesen war. Zum ersten Mal in ihrem Leben arrangierte sich Madeleine mit der Tatsache, dass man selbst das Wesen, das man liebt, nie ganz verstehen wird. Die 200 Menschen, die an diesem Freitagnachmittag Ende Juli versammelt waren, um den neuen London Regent's Zoological Garden einzuweihen, waren mit Sorgfalt ausgewählt. Sie waren eingeladen, weil sie Hunderte oder Tausende von anderen repräsentierten oder weil sie über bedeutende Kapitalmengen und große politische Macht verfügten oder weil sich in ihnen die öffentliche Meinung kristallisierte. 22 ebenfalls geladene Journalisten und 3 Fernsehsender sollten der Nation das große Ereignis des Nachmittags übermitteln, das hier von einer Gruppe von wohlhabenden Privatleuten und Sponsoren im Verein mit dem Staatsapparat eine beispiellose Freistatt für wilde Tiere geschaffen worden war. Ein Hort der Sicherheit und des Überlebens für die gefährdeten Tierarten in der Welt. Madeleine hatte zusammen mit Johnny und Belly, die beide zum ersten Mal in ihrem Leben einen Frack trugen, bereits 2 von den 3 Kontrollstellen überwunden, als sie am Saaleingang auf Adam Burdens Sekretärin traf. Mr. Burden sagt, dass er sie nicht kennt. Ich habe ihn gerade gefragt. Er hat noch nie von einer Priscilla gehört. Das sagen alle Männer, wenn sie ein Techtelmechtel gehabt haben. Was sagt denn Ihre? Ich lebe allein schon seit Jahren. Sie können jedenfalls nicht mehr damit drohen, dass Sie zu seiner Frau gehen. Die gibt's nicht mehr. Ach, schauen Sie mich an. Es gibt keine Priscilla. Hat nie eine gegeben. Es gibt nur mich. Madeleine. Mrs. Burden? Ich muss rein. Es freut uns, Sie hier zu sehen, Mrs. Burden. Bitte gehen Sie weiter. Ihre beiden Begleiter selbstverständlich auch. Da vorne ist eine Absperrung. Wir müssen die Papiere vorzeigen. Und Sie haben keine. Ziehen Sie den blauen Kittel über den Frack. Und darf ich Sie bitten, die Sachen einzuschalten. Das, was blinkt und Tatütata macht. Wenn Sie dann die Güte hätten, schnell zu fahren. Der Polizist, oh Gott, er will uns anhalten. Ich werde alles verlieren. Sie transportieren einen kranken Affen, Dr. Bowen. Das ist ein Krankentransport. Ein Affe. Er stirbt. Das haben Sie also auch schon gelernt, dass man mit Ehrlichkeit nicht weit kommt. Trotzdem, Sie werden es nicht schaffen, in das Gebäude zu gelangen. Da sind 200 der bedeutendsten Persönlichkeiten von Großbritannien drin. Die Schutzmaßnahmen sind gigantisch. Als Bowen die Hecktüre öffnete, stieg Erasmus im blauen Arztkittel mit grüner Operationsschürze und Operationshaube aus. In der Hand hielt er einen Feuerlöscher. Ich habe mich wie ein Arzt angezogen. Alexander Bowen nahm ihm den Feuerlöscher weg und zog ihm die Schürze und die Operationshaube aus. Jetzt sehen Sie aus wie ein Chefarzt. Übrigens sehr viel mehr als die meisten Chefärzte. Ich möchte mich für dieses Mal bei Ihnen bedanken, Dr. Bowen. Falls es kein zweites Mal geben sollte. Sie haben den ersten Schritt zu einer Freundschaft gemacht. Ich muss noch etwas loswerden. Ich wollte das vor Burdens Frau, Entschuldigung, seiner ehemaligen Frau, nicht sagen. Die DNA-Analyse, also Ihr Gehirn, hat das größte Volumen, das man je gesehen hat. Wir haben ja keine Gelegenheit gehabt, über Ihre Lebensweise zu reden, werden sicher auch nie dazu kommen. Aber ich möchte Ihnen trotzdem gerne erzählen, dass Sie, also Ihre Vorväter, Ihre ganze Spezies, nachdem sie sich vor 1 Million Jahren am Turkana-See von uns getrennt hat, nach Norden gewandert ist. Und danach haben sie uns überholt. Wir haben uns total geirrt. Burden, seine Schwester und ich. Wir haben geglaubt, wir würden Auskunft über einen der Hominiden erhalten, die dem Menschen in der Entwicklung vorausgegangen sind. Aber sie sind nicht das, was dem Menschen vorausgeht. Sie sind eher das, was danach kommt. Nein, das kann nicht sein. Nein, nein. Adam Burden wäre gefallen, wenn ihn nicht seine Schwester am Arm gepackt hätte. Was ist mit dir, Adam? Du musst gleich aufs Podium. Dort unten sitzt Madeleine und Belly und dieser Fahrer, dieser Johnny auch. Ich sehe sie. Verdammt. Aber das sind Ameisen, Adam. Fleißige Ameisen, aber doch nur Ameisen. Was können sie dir schon anhaben? Und die Presse, wenn sie sich an die Presse wenden? Falls ihnen das tatsächlich gelingen sollte, wird Toby dafür sorgen, dass die Presse es nicht druckt. Toby könnte sogar verhindern, dass die Nachricht vom Weltuntergang gedruckt würde. Wenn man der Meinung wäre, das würde die nationale Sicherheit bedrohen. Geh jetzt aufs Podium, Adam. Fang an. Königliche Hoheit, meine Damen und Herren, sehr geehrte Gäste. Zunächst gestatten Sie mir, den New London Regents Park Zoological Garden, den größten und modernsten und großstädtischen Zoo der Welt, für eröffnet zu erklären. Und doch verblasst dieses Ereignis neben dem, was ich Ihnen zu meiner Freude jetzt mitteilen darf. Ich habe die bewegende Aufgabe, Ihnen heute anlässlich dieser Eröffnung die Nachricht von der wichtigsten zoologischen Entdeckung dieses Jahrhunderts vorzulegen. Die Entdeckung eines bisher unbekannten Säugetiers, uns näher als der Schimpanse. Ein hochbegabter Menschenaffe, der Homo londiniensis. Adam Burden kam nicht weiter als bis zu dieser Stelle seiner Einleitung, als er im Saal ein Ansteigen der Spannung spürte, die sich an ihm vorbei auf etwas über ihm richtete. Er blickte nach oben und sah, wie sich von der Deckenwölbung der Kuppel eine massige Gestalt im blauen Kittel löste, mit fantastischer Leichtigkeit in die Luft sprang, sich an den Stahlrohrverstrebungen der Decke entlang nach vorne zum Podium schwang und an einer der Ketten für die Beleuchtungskörper herunterglitt. Die Gestalt landete direkt neben Adam am Rednerpult, streifte ihren Arztkittel ab und trat aus den weißen Hosen heraus. Da stand nun der Affe Erasmus vor der Weltöffentlichkeit, nackt, haarig und kolossal. Das Publikum meinte begriffen zu haben. Das war alles arrangiert, es gehörte zu Adams Rede. Es war die überraschende Live-Vorstellung des epochemachenden Affen, von englischen Wissenschaftlern nicht nur aufgespürt und eingefangen, sondern auch bereits gezähmt, eingewöhnt und dressiert. Wir sind gekommen, um uns zu verabschieden. Als der Affe anfing zu sprechen, wurden die Zuschauer im Saal nicht nur still, sie waren plötzlich wie leblos. Dort, wo wir herkommen, pflegen wir zu sagen, wenn ein Mensch am Boden liegt, soll man ihm eine Hand reichen. Wenn er sie ausschlägt, soll man ihm beide Hände reichen. Wenn er auch die ausschlägt, soll man ihn trotzdem aufheben. Aber wenn er sich dann dennoch von einem abwendet, soll man ihn fallen lassen. Ich hoffe, niemanden zu verletzen, wenn ich sage, dass ihr am Boden liegt. Alle. Alle liegt ihr am Boden. Also haben wir beschlossen, es zu versuchen. Aber es ist misslungen. Wir haben uns geirrt. Die Zuschauer froren jetzt. Trotz der Nachmittagshitze froren sie in ihren Fracks und Seidenkleidern, hinter ihrem Schmuck und ihren Orden, ihren Kameras und Handfeuerwaffen. Wir haben es versucht, in vielen Ländern gleichzeitig versucht. Und mein Versuch war der letzte. Erasmus drehte sich langsam um. Ganz deutlich sahen die Zuschauer die Operationsnarben. Die Bissspuren, die noch nicht verheilten Brandwunden und die vielen rasierten Stellen, an denen Adams Elektroden befestigt gewesen waren. Ich habe versucht, mich einzufügen. Wir alle haben es versucht, aber es hat nicht so besonders gut geklappt. Wir sind uns einig, dass die Zeit noch nicht reif ist. Wir können nicht mehr tun für diesmal. Es ist zu schwierig. Darum kehren wir jetzt heim. Im Saal entstand eine Bewegung. Auf das Podium trat ein Dekan der Universität London, ein großer Mann mit grauem Bart. Er griff mit der Hand hinter den Frackaufschlag, packte die steife weiße Hemdbrust und riss sie ab, zog den Frack aus und stand nackt, nur in einem Paar riesiger Lackschuhe neben dem Rednerpult. Eine Frau trat zu ihm, eine bekannte Befürworterin des totalen Verbots von Tierversuchen. Dann zwei Beamte des Landwirtschaftsministeriums. Ihnen folgten ein Polizist, zwei Tierwärter, ein Fernsehproduzent, jeder von ihnen bekannt und gefürchtet für ihren unermüdlichen Kampf um die Rechte der Tiere, und alle zogen ihre Kleider und Uniformen aus und gaben sich als Affen zu erkennen. Nicht einer der Zuschauer erinnerte sich später bei dem Verhören, wie viele Affen zuletzt auf dem Podium gestanden hatten. Doch alle meinten, es müssten zwischen 100 und 200 gewesen sein. In Wirklichkeit waren es 12. Wenn wir weg sind, werdet ihr uns vergessen, bis wir wiederkommen. Nur eines solltet ihr bitte bis dahin im Gedächtnis behalten, nämlich wie schwer es ist, mit Sicherheit zu sagen, wo in jedem von uns das aufhört, was ihr Mensch nennt, und das anfängt, was ihr Tier nennt. Erasmus sprang vom Rednerpult. Die anderen 11 Affen folgten ihm, gingen langsam nach hinten zur Treppe des Podiums, dann waren sie verschwunden. Eine Minute lang blieb der Saal ruhig, versteinert vor Schreck. Dann wurden die Menschen von Trauer überwältigt. Sie begriffen, dass etwas Wertvolles sie verlassen, dass eine große Macht ihren Schutz zurückgezogen hatte. Schließlich aber wich die Zerknirschung der Wut. Sie brüllten los wie Kinder, die sich von den Erwachsenen im Stich gelassen fühlen, wollten die Verfolgung aufnehmen, verließen fluchtartig das Gebäude, krank vor Sorge um die Zukunft und im Zweifel darüber, inwieweit die Welt, in die sie zurückkehrten, überhaupt noch existierte. Nach den ersten noch unklaren Live-Sendungen und den alarmierenden Gerüchten breitete sich in der ganzen Stadt Panik aus. Die Menschen trampelten einander nieder, stahlen Autos und eroberten Taxis und Busse, erfasst von einer Art psychotischer Identitätskrise. Alle wollten nach Hause, um zu sehen, ob sie ihre Männer, Frauen, Kinder noch vorfinden würden oder ob diese in Wirklichkeit vielleicht Affen und schon nicht mehr einzuholen waren. Und konnte man denn sicher sein, dass die Königin? Radio und Fernsehen hörten auf zu senden, die Geschäfte schlossen. Die Elektrizitätswerke schalteten den Strom ab. Der letzte Verkehr kam zum Erliegen. Die ganze Stadt stand still. Nur Madeleine fuhr zusammen mit Johnny durch London. Das Gesicht weiß vor Anspannung und Verzweiflung lenkte sie ihn durch Viertel, die sie noch nie in nüchternem Zustand gesehen hatte. Trotzdem fand sie den Weg zu Andrea Burdens Wohnung, mit der blinden Gewissheit einer Brieftaube. Wo ist Erasmus? Schau an, Madeleine. Du bist wirklich zäh. Aber das habe ich von Anfang an gespürt. Andrea Burden stand neben einer Stahlwanne, in der ein großes Feuer brannte, die Arme voller Papiere in gelben Aktendeckeln. Komm ruhig rein. Sobald das alles hier verbrannt ist, trinken wir eine gemütliche Tasse Tee zusammen. Wo ist Erasmus? Der Affe? Auf dem Weg zurück, vermutlich. Zurück wohin? Hat er dir das nicht gesagt? In die Wälder, die schwedischen und finnischen Wälder um die Ostsee. Erasmus wurde auf der Felseninsel gefangen, die am weitesten östlich liegt. Wie heißt sie noch gleich? Ich will es von dir wissen. Du steckst doch hinter allem. Sie müssen sich doch irgendwo getroffen haben. Vielleicht sind sie noch in London. Und, ist das wichtig? Verglichen mit dem, was hier los ist. Das verstehst du nicht, Andrea. Sie liebt ihn eben. Adam war mit weiteren Aktenordnern aus einem Nebenraum von Andreas Wohnung gekommen. Und zum ersten Mal sah Madeleine den Mann, mit dem sie einmal verheiratet gewesen war, ganz klar. Sah seine ungeschützte Verletzlichkeit, wegen der sie ihn geliebt hatte, und die sorgsam kultivierte Gleichgültigkeit, die daran schuld war, dass ihre Liebe nicht hatte dauern können. Hier ist alles in Auflösung. Ich habe mit Toby gesprochen. Es geht im ganzen Land runter und drüber. Die Regierung wird morgen zurücktreten. Es gehen Gerüchte um, dass die Hälfte der Minister Affen sind. Dass überall an den höchsten Stellen im Land Affen sitzen. Es muss sichergestellt werden, dass sie alle weg sind. Dass keiner von ihnen hier geblieben ist. Diese Aufgabe soll eine Kommission übernehmen und mir hat man den Posten des Generalsekretärs angeboten. Adam wird wissenschaftlicher Berater. Die Kommission erhält legislative Gewalt, stellt eine Ad-hoc-Regierung. Wir gehen dramatischen Umwälzungen entgegen. Das Chaos, das die Affen zurückgelassen haben, muss aufgeräumt werden. Nehmen wir mal an, es waren 1000 hier. Nein, das ist zu niedrig angesetzt. Eher 10.000. Vielleicht sogar 100.000 in ganz England. Und denkt erst mal an das übrige Europa. Dabei wissen wir noch gar nichts über ihre Fortpflanzungsfähigkeit. Man muss sich das bloß mal global vorstellen. 12. Man stelle sich vor, es wären nur 12. Auf dem Fensterbrett saß Erasmus. Um sicher zu sein, dass er verstanden worden war, zeigte er mit den Fingern erst 10, dann 2. 12? Das ist unmöglich. 10 und 2. Niemand gab einen Ton von sich. Und trotzdem hörten alle Anwesenden durch das Knistern des Feuers hindurch, wie die gigantischen Pläne und Machtstrategien von Andrea Burden in sich zusammenbrachen. Das Lachen war ansteckend. Adam lachte nervös vor sich hin, sogar der Affe verzog das Gesicht. Madeleine ging auf ihn zu. Du hast mich im Stich gelassen, Erasmus. Du hast uns nur benutzt, mich und Johnny und Dr. Bone, um in den Saal hineinzukommen, durch die Absperrungen vor die Kameras. Leider gab es keine andere Wahl. Ich brauchte Hilfe. Menschen gucken Fernsehen. Wir wollten es über das Fernsehen sagen. Aber mir hast du nichts gesagt. Du hast mich mit der Sorge und der Angst allein gelassen. Bei uns sagt man, die Pläne, die realisiert werden, sind die, von denen man niemandem etwas erzählt. Der Affe sah mit statuarischem Selbstbewusstsein auf sie herunter. Aber Madeleine stand dicht genug bei ihm, um seine wachsende Panik zu spüren. Du hast vergessen, mit wem du sprichst. Sieh mich gut an, Erasmus. Weißt du, wer ich bin? Ich bin die, die du liebst. Ich bereue nie etwas. Dort, wo ich herkomme, können wir nicht bereuen. Aber wenn ich gekonnt hätte, hätte ich um Verzeihung gebeten. Ich will keine Entschuldigung. Du sollst gar nichts sagen. Du sollst nur die Schnauze halten. 2 Minuten lang sollst du die Schnauze halten. Dann weiß ich, dass du verstanden hast. Und wenn du das nicht tust, dann ziehe ich heim in die Wälder. Und dann siehst du mich nie wieder. Es wurde still. 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten lang war es totenstill. Dann bewegte sich Andrea Burden und winkte Erasmus und Madeleine, ihr zu folgen. Das Nebenzimmer war in einen gemauerten Banksafe verwandelt, in dem hunderte von gelben Aktenordnern die Wände bedeckten. Diese Aktenordner enthalten etwa 5000 Fälle. 5000 Skizzen zur wahren Anatomie der englischen Oberklasse, die ich gesammelt und ausgewertet habe. Alle sind sie zu mir gekommen. Die Forscher, die Politiker, die Reichen und haben mir erzählt. 20 Jahre lang haben sie zu mir über Tiere gesprochen und dabei ihr Seelenleben entblößt. Ihr schlechtes Gewissen, ihre Ängste, ihre Leidenschaften und ihre Perversionen. Und ich habe mir nach jedem Gespräch Notizen gemacht. Willst du sagen, du hast sie mit deinem Wissen erpresst? Erpresst? Nein. Ich habe keinen Menschen gezwungen. Vielleicht habe ich sie ahnen lassen, dass ein solcher Raum mit Akten existiert. Eine Bemerkung fallen gelassen über dieses oder jenes. Bei den Investoren, bei der Regierung. Wie sonst, glaubt ihr wohl, wäre es gelungen, diesen Zoo zu ermöglichen? Er ist der Zünder für ein neues Bewusstsein. Aber dafür müssen die richtigen Leute an den richtigen Stellen sitzen. Kommt auf unsere Seite. Helft mir, ihr zwei. Wir brauchen euch. Nein. Und Erasmus? Dort, wo ich herkomme, macht uns alles, was knallt, viel zu nervös. Du und deine Spezies, ihr werdet ausgerottet. Wir werden sehen. Er nahm Madeleines Hand. Sie gingen rückwärts, quer durch das Zimmer, vorbei an der Glut in dem Stahlkasten. Ihr könnt mich nicht verlassen. Nicht, nachdem ich euch so viel Vertrauen bewiesen habe. Wir brauchen eure Unterstützung. Neben Andrea stand jetzt Adam. Er hielt ein Gewehr in den Händen. Der Affe blieb stehen und sah die Waffe an. Bei uns pflegt man zu sagen, wenn man einem Feind begegnet, soll man zuerst versuchen, Frieden zu stiften. Wenn das misslingt, soll man seinen Charme einsetzen. Und wenn auch das misslingt, soll man einen Zauber anwenden. Und wenn das auch misslingt? Wenn auch das misslingt, soll man den Feind vernichten. Adam Burden legte die Waffe weg und machte ein paar ungelenke Schritte auf Madeleine und den Affen zu. Ich möchte viel Glück wünschen. Euch beiden. Mir ist klar geworden, dass es so am besten ist. Mit Madeleine und mir, das wäre nie gut gegangen. Ich hätte es nicht ertragen. Ich brauche eine Frau, die... Madeleine legte Adam die Hand auf die Schulter, eine kleine Bewegung, aber von großer Zärtlichkeit. Die findest du auch. Am nächsten Morgen schien die Sonne wie durch ein Brennglas auf London. In diesem unangenehmen Licht erwachten die Stadt und ihre Einwohner wie nach einem fehlgeschlagenen Versuch, sich zu Tode zu saufen. Nun standen sie vor der schmerzhaften Wahl, die Fehler zu wiederholen, an denen man mit der Zeit stirbt, oder den Versuch zu machen, nüchtern zu werden. Der frühere Tierhändler Belly war eben im Begriff, die letzten Taue einzuholen, die sein Schiff noch an London banden, als Johnnys Lieferwagen am Ufer hielt. Madeleine, Erasmus und die 11 anderen Affen stiegen aus und kletterten zu ihm an Bord. Wir kommen hoffentlich nicht ungelegen, Mr. Belly. Ich nehme an, Sie werden uns gerne dorthin zurückbringen, von wo Sie mich geholt haben. Keine Sorge, wir haben unseren eigenen Proviant für unterwegs dabei. Das Schiff legte vom Quai ab und Madeleine winkte noch einmal London und Johnny zum Abschied zu. Und gerade als sie beide Arme in die Luft reckte, spürte sie eine Bewegung, von der sie sofort und ohne den leisesten Schatten eines Zweifels wusste, dass es die Bewegung eines Kindes war. Ein Kind von ihr und Erasmus, das noch im Meer des Fruchtwassers herumrollte wie ein Fisch. Komm zu mir, Erasmus. Sie ergriff seine Hand und sah zum Himmel empor. Ich habe nie ganz begriffen, was ein Engel ist. Aber jetzt weiß ich es. Es ist ein Drittel Gott, ein Drittel Tier und ein Drittel Mensch. Sie hörten »Die Frau und der Affe« nach dem gleichnamigen Roman von Peter Hoeg, aus dem Dänischen von Monika Wesemann. Hörspielbearbeitung in 2 Teilen, Valerie Stiegle. 2. Teil, »Die Befreiung«. Die Personen und ihre Sprecher waren Madeleine Anna Thalbach, Erasmus der Affe, Werner Wölbern, Adam Burden, Christian Brückner, Andrea Burden, Christa Posch, Dr. Alexander Bowen, Rolf Schult, Sekretärin Doris Wolters, Johnny Gerhard Garbers, Erzähler Michael König, Ton Daniel Sänger, Schnitt Gabi Kemper, Regieassistenz Eva Lauinger, Musik Peter Zwetkow, Regie Hermann Naber. Produktion Südwestfunk, Norddeutscher Rundfunk, 1997. Dramaturgie Ursula Ruppel.